Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Mensch gegen Maschine, Spielhalle mit Schusswaffe überfallen und Aufstiegsentscheidung in der Kreisliga. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Das Ganzjahresbad Weser-Wiehe ist vom 6. Juni bis zum 1. Juli nur eingeschränkt zu nutzen. Das beschloss nun die Bädergesellschaft. Grund sind anstehende Wartungen und Kontrollen der Technik, so heißt es. Am Sonntag findet auf der Strecke der Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen der große Wettkampf Mensch gegen Maschine statt. Auf der fast 8 Kilometer langen Strecke treten zahlreiche Läufer gegen einen Dampfzug an. Am Zielbahnhof in Asendorf ist ein buntes Rahmenprogramm geplant. Bernd Furch vom Museumseisenbahnverein erläutert den Ablauf. Ja, es geht los hier am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen. Auf der einen Seite stehen die Läufer und auf der anderen Seite steht der Dampfzug. Dann gibt es ein Startsignal und beide laufen und fahren los. Die Strecke ist 7,8 Kilometer lang, geht hier ein bisschen durch den Ort Bruchhausen-Vilsen, dann entlang der Strecke durchs Vilser Holz nach Heiligenberg und dort an der Bundesstraße 6 entlang, parallel zu den Läufer fährt ja dann da auch der Zug. Anmeldungen zum Lauf sind noch bis Sonntag um 10 Uhr möglich. An der Ferner Landstraße wurde gestern Abend gegen 23 Uhr die dortige Spielhalle von 3 maskierten Tätern überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie von der 61-jährigen Angestellten, das Geld aus der Kasse in einen Jutebeutel zu stecken. Nach erfolgter Übergabe flüchteten die Täter vermutlich stadtauswärts. Die 3 Männer waren alle dunkel gekleidet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieben bisher erfolglos. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga wird es am letzten Spieltag noch einmal richtig spannend. Beide Spitzenteams trennt nur einen Zähler. Tabellenführer Eistrup empfängt zu Hause Intercomata Nienburg. Keine leichte Aufgabe. Im Hinspiel gab es insgesamt 9 gelbe und 2 gelb-rote Karten und wurde erst durch 2 späte Treffer zugunsten Eistrups entschieden. Vermeintlich leichter hat es der zweitplatzierte VfL Münchenhagen. Das Team um Trainer Gorancho Georgiev spielt auf eigenem Platz gegen Seppenhausen-Balge, die vergangenes Wochenende bereits den Klassenerhalt einfahren konnten. Konzentrieren wolle man sich aber nur aufs eigene Spiel, so der VfL-Coach. Ja, was ich habe zu meinen Spielern immer gesagt haben, dass wir muss nur über uns interessiert. Das wichtig ist, dass wir unser Spiel machen und gewinnen. Und was passiert mit Eistrup, das interessiert mich nicht. Weiterhin spielt der ASC Nienburg gegen SV Kreuzruck-Hudesdorf, Lese empfängt Stöckse, Haßbergen reist nach Rodewald und Liebenau spielt gegen Nendorf. Anstoß der Partien ist Sonntag um 15 Uhr. Bereits am Samstag um 16 Uhr trifft Rehburg auf Loccum und Steierberg auf Husum. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.